Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört aus der dunklen Nische der Personal Indie Podcasts Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 157. Wie ich am Wochenende lernte, ruft man Saul besser nicht mehr an. Paar und 80 Jahre Knast statt 7. Da redet er sich vollkommen unnötig um Kopf und Kragen. Welch bescheuertes Ende für eine so lange Serie. Egal. Nun bin ich durch und kann mich anderen Dingen widmen. Zum Beispiel der Geschichte um Jack und Andreas unerwartet. In Konserve 100, irgendwie Schnickschnack, keine Ahnung, endeten die Geschehnisse mit der Erkenntnis, dass Henrietta Island ein Geheimnis birgt. Die älteren Hörer erinnern sich. Möglicherweise. Vielleicht. Die heutige Konserve erzählt die sich unmittelbar anschließenden Ereignisse. Über die vergangene Woche gibt es hingegen nichts zu sagen. Außer vielleicht, dass der Vogelflug begann, sprich, dass die milde Jahreszeit beginnt. Winter wird's ja bekanntlich nicht mehr in unseren gemäßigten Breiten. Und da ist auch schon das Stichwort. Die Überleitung quasi. Zu einer Überleitung zu einem Projekt innerhalb eines Projekts, welches in dieser Konserve noch nicht offenbart wird, weil es noch in den Kinderschuhen steckt und die Kindersterblichkeit, um bei diesem Beispiel zu bleiben, für derartige Projekte im Allgemeinen recht hoch ist. Geiler Satz, oder? Kapitel 10 Krabbenkotter, Geocache-Polarstation. Ich brauche mehr Rum, murmelt Andreas. Ihm scheint, die ganze Welt sei verrückt geworden. Vielleicht befindet er sich auch in einem Traum. Du bist dir da sicher? Ja, antwortet Jack. 100 pro. Das ist definitiv Henrietta Island. Da ist ein achteckiges Symbol auf der Karte eingezeichnet, stellt Andreas fest. Das könnte da sein, wo sich die Station der Russen befindet, erwidert Jack. Wann sagtest du, wurde die gebaut? 1937. Dann wird sie vielleicht noch gebaut. Aber das ist noch lang hin. Stellt sich die Frage, was da eingezeichnet ist und ob es einen Zusammenhang gibt, ei? Das kriegen wir nur raus, wenn wir hinsegeln. Ans andere Ende der Welt. Ja. Mit diesem Schiff. Ja. Haben wir Proviant? Nein, weiß nicht. Har, har, Gefahr! Dreht die quasi leere Flasche und lässt sich den letzten Rest Rum auf die Zunge tropfen. Kapitel 11 Einige Wochen sind vergangen. Jack und Andreas haben unerwartet ihre Vorräte aufgestockt. Im Bauch des Schiffs stehen nun einige Fässer Pökelfisch, Pökelfleisch, Wasser, Rum und Obst. Das alles stammt von einem Schoner, der offenbar verlassen auf dem Meer trieb. Dabei war Jack sich sicher, er hätte Stimmen der Mannschaft hören können, als sie in Sicht kamen. Es muss eine Illusion gewesen sein, denn das Schiff war verlassen. Obwohl es den Anschein machte, als sei es in Panik verlassen worden. Wie auch immer. Die zwei Seebären nahmen sich, was sie brauchten, und setzten Segel. Andreas freute sich über ein großes Fernrohr und ein Seeastrolabium. Beides hatte er in der Kapitänskajüte gefunden. Jack schaute interessiert, als Andreas es zum ersten Mal benutzte und wusste, was er damals an seinem GPS hatte. Navigation mit der Sonne und den Sternen. Überhaupt den Sternen. Noch nie hatte er so viele Sterne am Himmel gesehen. Da war schon was dran an der Lichtverschmutzung und an dem ganzen Dreck in der Luft. Die Welt war so viel besser vor der Industrialisierung. Einerseits, andererseits fehlten einige Annehmlichkeiten. Das Schiff steuerte nordwärts und es wurde zunehmend kälter. Glücklicherweise mussten sie nicht mit der Takelage hantieren. Selbst das laufende Gut war starr durch die vereiste Feuchtigkeit. Egal ob oder aus welcher Richtung der Wind wehte, das Schiff steuerte träge, aber exakt nach Ruderlage. Doch wie konnte das sein? Jack und Andreas hatten keine Ahnung, was genau das Schiff antrieb und anfangs auch nicht, wie man den stetigen Vortrieb stoppen konnte. Wie es der Zufall wollte, musste Andreas einem toten Wal ausweichen. Jack sah ihn im letzten Moment unter der Wasserlinie treiben. Andreas drehte mit affenartiger Geschwindigkeit das Steuerrad bis zum Anschlag. Träge neigte sich das Schiff nach Backbord, doch als das Ruder in den Anschlag krachte, schien es, als hätte man den Anker fallen lassen und dieser hätte sich im Meeresgrund verhakt oder als wäre das Schiff mit voller Fahrt auf eine Sandbank gelaufen. Tief tauchte der Bug des Schiffs in die See, als das Schiff abrupt stoppte, und hätte Andreas nicht hinter dem gewaltigen Steuerrad gestanden, hätte es ihn vom Achterdeck geschleudert. Jack witzelte seitdem bei jeder sich bietenden Gelegenheit über die Kunst des kursgerechten Aufstoppens oder die Fairnisse des Mann-über-Bord-Manövers, was Nora mittlerweile jedes Mal mit Mann über Bord kommentierte. Tag um Tag verlief eintönig. Besteck nehmen, Kurs bestimmen, Kurs korrigieren. Sie studierten die Karten aus der Truhe, sie stöberten in den Büchern, und seit 2 Tagen musste das Ruder ständig besetzt sein, denn immer öfter kamen Eisberge in Sicht. Ab heute ist das allerdings nicht mehr nötig, denn das namenlose Schiff strandete am Packeis. Die Fahrt scheint zu Ende, während sich die Rinne hinter ihnen langsam schließt. Andreas spürt ein kaum merkliches Vibrieren der Planken. Als er sein Ohr an das Steuerrad hält, hört er ein leises Summen. Der alte Pirat runzelt die Stirn und stiefelt die Treppe vom Achterdeck hinunter. Er geht schnurstracks zum Großmast, hält sein Ohr daran und es summt. Genau wie am Steuer. Nicht lauter und nicht leiser. Jack! Was'n? Halt mal dein Ohr ans Schiff. Was? Du sollst dein Ohr ans Schiff halten? Damit's festfriert oder was? Nein, halt dein Ohr ans Schiff und sag mir, was du hörst. Jack schüttelt den Kopf, doch tut wie ihm geheißen. Da brummt was. Arr. Haben wir Elektrik an Bord? Was? Elektrik, was mit Strom, ein Generator, ein Magneten, ein, ach so, stimmt ja, vergiss es. Jack wurde soeben wieder bewusst, dass Andreas aus einer Zeit stammt, als das Fremdvokabular von Mönchen unter anderem aus Salmai, Galmai, Adonai bestand, man den Elektriktrick noch nicht kannte, aber Kröten mit Namen wie Kühlwalder belegte. Es ist die Zeit der Kerzen, Fackeln und Öllampen. Mittlerweile ist Andreas zum Bug gegangen und klettert auf den Bugspriet. Von dort schaut er auf die Stelle hinunter, an der der Vordersteven das Eis berührt. Das Holz scheint sich aufs Eis schieben zu wollen, doch dazu fehlt ihm die Kraft. Immer wieder platzen kleine Eissplitter aus der Fläche. Neue Erkenntnisse? Fragt Jack, der zum Bug gekommen ist. Wir müssen aufs Eis. Du willst mit dem Schiff aufs Eis? Ja. Sonst frieren wir fest und dann zerquetscht uns das Eis. Du wirst lachen, aber ich hätte da eine Idee. Andreas lachte tatsächlich, denn offensichtlich hatte Jack keine Ahnung, wie schwer ein Stockanker ist. Kapitel 12. Allen Unkenrufen zum Trotz zerquetschte das Eis das Schiff nicht. Die Vibration hielt es frei. Jack und Andreas versuchten, die Quelle zu finden, jedoch ohne Erfolg. Einer Sache waren sie sich sicher. Die Quelle lag außerhalb des Schiffs. Jack war der Ansicht, es sei eine unsichtbare Kraft, die auf das Schiff einwirkt. Magnetismus könne es nicht sein, aber vielleicht eine Art Gravitationskraft. Die Quantenmechanik sei schließlich voller Wunder. Andreas hörte zwar zu, aber ihm gingen Jacks Spekulationen ins eine Ohr hinein und direkt aus dem anderen wieder hinaus. Er interessierte sich mehr für die Bücher der Kapitänskajüte und die Navigation. So stellte er fest, dass das Schiff sich mit dem Eis bewegte und abgetrieben wurde. Der Abstand zu ihrem Ziel vergrößerte sich zusehends. Ab und an sahen sie einen Eisbären, einmal sogar einen Polarfuchs. Tage und Wochen verrannen und mit ihnen der Proviant. Die Lage schien schier aussichtslos. Es geschah in einer kalten Nacht kurz vor der Morgendämmerung. Ein Zittern ging durchs Schiff. Planken ächzten und leere Rumkrüge rollten durch die Kajüte, als es zu krägen begann. So schnell es Andreas möglich war, stolperte er an Deck die Treppe zum Steuerrad hinauf, doch als er es erreichte, richtete sich das Schiff schon wieder auf. Andreas schaute sich um und im fahlen Sonnenlicht glitzerten unzählige Rinnen im Eis. Der Winter war vorbei. So kam es, dass die beiden Protagonisten ihr Reiseziel erneut in Peilung nehmen konnten, und obwohl das Eis ab und an stellenweise dichter wurde, erreichten sie Tage später Henrietta Island. Für Jack war es ein Déjà-vu. Andreas schaute hingegen mit gerunzelter Stirn auf die weiße Erhebung im Eis, die vor ihnen auf eine Höhe von etwas über 300 Metern aufragte. Was sollte es hier schon zu finden geben, außer Eis? Als Nora, der Papagei, von ihrem Erkundungsflug zurückkehrte, bestätigte sie seine Vermutung. Da war fast nix. Keine Menschen, keine Tiere, keine Behausung, nur eines war seltsam. Nora plapperte immer wieder, »Gräten, Gräten, große Gräten!« Vom Schiff aus war es unmöglich, auf das Plateau hinaufzuschauen. Deshalb führte kein Weg daran vorbei, das Schiff zu verlassen und die Insel persönlich in Augenschein zu nehmen. Es war ein kalter, beschwerlicher Aufstieg. Kraxeln im Eis ist nichts für dicke alte Männer, ob Pirat oder Abenteurer. Stunden später erreichten sie schwitzend und frierend das Plateau und dort bot sich ihnen ein grandioser Ausblick. Die weiße Eiskappe über der Insel und drumherum das weiße von blauen Wasserrinnen durchzogene Packeis. Andreas schaute sich um. Wenige hundert Meter entfernt konnte er einen bunten Punkt erblicken. Es war Nora, die über dem Boden zu schweben schien, obwohl sie ihre Flügel angelegt hatte. Die beiden Männer hielten auf den Papagei zu und beim Näherkommen erkannten sie, dass Nora auf einer Rippe eines Wales saß. Weiße Knochen in einer blendend weißen Landschaft. Das erklärte es. Nicht aber, wie der riesige Wal, er war gute 50 Meter lang, in dieser Höhe gestrandet war. Und wann? Denn es handelte sich, wie bereits erwähnt, zwar um ein Gerippe, nur dass bei den ewigen Minustemperaturen dieser Breiten nichts verwest. Bären und Füchse hätten die Knochen zwar unten abnagen können, doch die Höhe, in der Nora jetzt saß, hätten sie nicht erreicht. Sie stapften durch den Schnee und erreichten nach wenigen Minuten die Überreste des Wals. »Gräten, Keks?« fragte Nora. »Guter Vogel«, sagt Andreas, derweil Jack sich das Walbein anschaut. Ihm ist ein Zeichen aufgefallen, das in den riesigen Kopf eingeritzt wurde. »Schau mal, die Knochen sind beschriftet.« »Arr, lesbar?« fragt Andreas. »Nope, ein Achteck aus Linien mit einem Wal darin und eine Punktmatrix aus Löchern.« »Eine was?« »Eine Punktmatrix, ach so, ein Bereich mit regelmäßig angeordneten Punkten, wobei einige zu fehlen scheinen«, erläutert Jack. »Ei, das Achteck entspricht dem der Karte.« »Stimmt, aber was soll das bedeuten? Warum schnitzt jemand an einem alten Wal herum und zeichnet in eine Karte ein, wo der sich befindet?« »Das gilt es herauszufinden. Wahrscheinlich liegt der Schlüssel in den Löchern der Matrix«, hilft Jack. »Ja, das denke ich auch.« Jack schaut sich die Löcher der Matrix genauer an. Sie haben einen Durchmesser von ca. 5 mm und es sieht aus, als wurden sie gebohrt. Kerben an den Lochrändern weisen jedoch darauf hin, dass sie auch geschnitzt worden sein könnten. Andererseits wirken sie dafür viel zu regelmäßig. Jack teilt seine diesbezüglichen Gedanken mit Andreas, der zu dem pragmatischen Schluss kommt, dass dort vielleicht irgendetwas hereingesteckt wurde. Weil sie vor Ort nicht weiterkamen, gingen sie zurück aufs Schiff, wo sie sich nochmals die Karte anschauten. Die Insel, das achteckige Symbol. Tatsächlich identisch zu dem auf dem Walkopf. Eine Kompassrose, Schnörkel, Verzierungen, sonst aber nix. Jack hielt die Karte vors Fenster, aber auch im Durchlicht ergaben sich keine neuen Erkenntnisse. Ärgerlich wirft er sie auf den Tisch. »Wir übersehen etwas.« »Hier gibt es nichts zu sehen«, entgegnet Andreas. »Wem auch immer diese Karten gehörten, er oder sie wussten sie anzuwenden. Und er oder sie ist nicht hier.« Geocacher geben sich nicht mit einem DNF zufrieden. »Geo was?« »Sachensucher. Egal«, antwortet Jack. Damit wendet er sich der Truhe zu, öffnet sie und geht nochmals den Inhalt durch. Nichts Offensichtliches. Dann öffnet er die Schmuckschatulle. Edelsteine, Münzen und ein Gewirr aus Armreifen und Ketten. Jack zieht eine aus dem Gewirr. Sie besteht wie andere auch aus runden getriebenen Ronden unterschiedlicher Größe, mal mit, mal ohne Loch, aus Gold, Silber oder Kupfer, verbunden mit geflochtenen Drähten oder Kettchen. Diese hatte in der Mitte einen grünen Stein. Jack lässt die Kette über seine Finger wandern und dreht dabei die Scheiben. Nichts. Licht bricht sich in dem grünen Stein und wirft eine Schliere auf seinen Handrücken. Neugierig nimmt Jack die Kette hoch und hält den Stein vors Auge. Der Stein ist nicht rein. Er hat einen Makel. Zu Hause hätte Jack eine Lupe genommen, aber hier hat er nichts dergleichen. Eigentlich. Uneigentlich hingegen ist da das Fernrohr. Jack schraubt die hintere Linse heraus und betrachtet den Stein im Gegenlicht. »Siehst du was?« fragt Andreas, der dem Treiben neugierig zuschaut. »Ja, aber das musst du dir selbst ansehen.« Jack reicht Kette und Linse an Andreas weiter. »Ein Frosch?« fragt Andreas verwundert. »Ja, ein Frosch«, bestätigt Jack. »Aber wie kommt er da rein?« »Das sind die Errungenschaften der modernen Welt. Mutmaßlich mittels eines Lasers.« Woraufhin Jack fortfährt, die Möglichkeit zu erläutern, mittels gebündeltem Lichts Reliefs innerhalb fester Gegenstände zu brennen. Die Technik seiner Zeit. Andreas schaut ihn entgeistert an. »Das geht irgendwann?« »Ja, das und noch viel mehr.« Andreas zieht eine weitere größere Kette aus dem Wust. Sie hat einen blauen Stein. Er schaut mit der Linse durch den Stein ins Licht. Dann lässt er die Kette langsam sinken. »Was ist?« fragt Jack. »Ein Wal.« »Zeig her.« Jack nimmt Andreas die Kette aus der Hand und schaut selbst. »Tatsache, ein Wal. Denkst du, was ich denke?« »Das kann kein Zufall sein.« Kapitel 13. Jack und Andreas verbrachten Stunden damit herauszufinden, ob Kette und Karte ihnen eine Lösung offerieren könnte. Ohne Erfolg. Mit Licht gegen Licht, auf der Karte hinter der Karte vor der Karte. Die Möglichkeiten schienen endlos und die Kette an sich nutzlos. Auch ging die Sonne zur Zeit nicht unter und irgendwann verloren sie jegliches Zeitgefühl. Während Jack alle anderen Schmuckstücke auf dem Kartentisch auslegt und nach Größe sortiert, nimmt sich Andreas eins nach dem anderen und schaut es sich genau an. »Manche haben Löcher.« »Was?« »Manche Scheiben haben Löcher, andere nicht.« »Und?« »Vielleicht muss man etwas in die Löcher stecken. Oder dadurch.« »Möglich. Oder es ist nur Zierde. Wer weiß das schon?« »Dieses Ma-Dings im Walfisch hat auch Löcher. Mit Kratzern drumrum. Als hätte jemand beim Reinstecken schlecht gezielt, ei.« »Oder hat das Loch nicht genau gesehen?« »Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wir sollten noch mal zum Wal gehen und die Kette nehmen wir mit.« »Am besten die ganze Schatulle«, erwidert Andreas und räumt alles vom Tisch hinein. Jack und Andreas, neugierig oder nicht, ruhen sich dennoch erst einmal aus. Die nicht untergehende Sonne lässt die Männer jegliches Zeitgefühl verlieren. Stunden später machen sie sich auf den Weg und nach dem beschwerlichen Aufstieg und nach einiger Zeit stehen sie erneut am Skelett des Wals. Sie legen die Kette auf die Matrix, doch es gibt zu viele Möglichkeiten. Ratlosigkeit macht sich breit. Wieder und wieder lässt Jack die Kette durch seine Hände wandern und plötzlich geht sie auf. Ein Ende eines der geflochtenen Drahtverbindungen löst sich aus seiner Hülse. »Du hast sie kaputt gemacht«, stellt Andreas fest. »Ach was, das kann man wieder reinklöppeln.« Jack hebt die Kette auf, die ihm heruntergefallen ist, und stellt etwas Merkwürdiges fest. »Schau mal, die Drähte sind mit einer Art Hülse zusammengepresst worden, bevor man sie in die Verbindungshülse gesteckt hat.« Interessiert schaut Andreas hin. »Und?« »Na, das ist doch eigentlich unnötig. Wozu eine Hülse in eine Hülse stecken? Es sei denn, die Teile sollen demontiert werden, um sie noch anderweitig zu nutzen.« Jack zieht am anderen Ende des Drahtes und diesen aus der Hülse. »Siehste? Auch hier ist eine Hülse drum. Und weil Versuch klug macht, steckt er eine Seite des Drahtes in ein Loch in der Matrix, worin er perfekt passt. Wer hätte es gedacht? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welche Löcher miteinander verbunden werden müssen.« »Hast du gekratzt?« fragt Andreas. »Was?« »Ob du gekratzt hast?« »Nee, warum auch? Ich kann die Löcher ja sehen.« »Eben, warum sind die Ränder verkratzt, wenn man die Löcher sehen kann?« »Vielleicht, weil jemand es im Winter bei ewiger Nacht probiert hat.« »Es gibt Fackeln.« »Auch wieder wahr.« »Die Kette hat Löcher. Vielleicht sind es die Scheiben mit Löchern. Vielleicht braucht man die.« Jack fädelt das Drahtende durch eine Scheibe. »Ja, der Durchmesser passt.« Daraufhin versucht er, die Kette weitestgehend zu zerlegen. Manche Enden rutschen aus den Hülsen, einige jedoch nicht. Übrig bleiben 4 Drahtbrücken, das Mittelstück bestehend aus dem blauen Stein und 2 Lochscheiben, sowie 2 Seitenstücke bestehend aus je 3 Scheiben, bei denen nur die äußeren ein Loch besitzen. »Logisch betrachtet haben wir 7 leitende Teile«, meint Jack. »Blöd nur, wir wissen nicht, welche Löcher wir verwenden müssen. Uns fehlt quasi der Schaltplan.« Andreas schaut ihn fragend an. »Schaltplan?« »Ja. Im Endeffekt machen wir eine Leiterkette auf, verbinden Kontakte und wenn wir alles richtig machen, passiert etwas.« »Was passiert denn dann genau?« fragt Andreas. »Keine Ahnung, nur sehe ich sonst keinen Sinn in dem Aufbau.« »Au, du hast keine Ahnung, tust aber so, als hättest du die Lösung.« »Fein, dann kannst du ja den Schaltplan suchen, wenn du was Besseres weißt. Ich probiere bis dahin rum.« Beleidigt beginnt Jack, die Drähte in diverse Löcher zu stecken, sodass sich ein Muster ergibt. Es passiert nichts. Er steckt um, nichts. So geht es eine ganze Weile. Währenddessen geht Andreas um das Skelett herum, weil er langsam kalte Füße bekommt. Er ist auf seiner dritten Runde, als ihm auffällt, dass an dem Skelett etwas nicht stimmt. Der Wal kann hier nicht gestrandet und verwest sein. »Jack.« »Stör mich nicht.« »Jack, der Wal.« »Was ist damit?« »Die Rippen sind vertauscht.« »Was?« »Jemand hat die Rippen ausgetauscht. Sie müssten nach hinten gleichmäßig kürzer werden, doch die stehen mal hoch, mal tief. Das ist nicht richtig.« Jetzt ist Jacks Neugier geweckt. Stimmt, du könntest recht haben, aber warum sollte jemand? Die beiden schauen sich an und antworten gemeinsam. Der Schaltplan. Es dauert nicht lang, da ist klar, welche Rippen vertauscht worden waren. Es waren 8, passend zur Anzahl Drahtenden, und das grenzte die Möglichkeiten drastisch ein. Jack benötigt 4 weitere Versuche, bis das Ergebnis passt. Als das letzte Ende steckt, vernehmen die beiden ein leises Summen. Es summt, meint Andreas, aber es tut sich nichts. Vielleicht braucht es etwas Zeit, merkt Jack an. Die beiden setzen sich auf den Kopf und warten. Rum? Fragt Andreas. Jo. Es muss eine halbe Stunde ins Land gegangen sein. Das Geräusch hält stetig an, aber mehr passiert nicht. Andreas steht auf, um sich erneut die Füße zu vertreten. Seine Stiefel sind nicht für diese Breiten gemacht. Lass uns zurückgehen und morgen wiederkommen. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Er setzt die Flasche an, doch sie ist leer. Und der Rum ist auch alle. Mit diesen Worten wirft er die Flasche in den Schnee zwischen die Rippen des Wals, wo sie im Eis versinkt. Was zum Klabauter? Andreas schaut sich das näher an. Jack? Was ist denn? Hier schmilzt das Eis. Und als Jack näher tritt, traut er seinen Augen nicht. Zwischen den Rippen des Wals befindet sich eine klare Eisscheibe mit ca. 1,5 Metern Durchmesser, darin ein Loch in Form der Flasche. Jack nähert sich langsam und vorsichtig. Da scheint ein senkrechter Gang zu sein. Tief? Ich kann's nicht sehen, will aber auch nicht einbrechen. Leg dich halt hin. Jack legt sich auf den Bauch und robbt langsam vorwärts. Halt bloß meine Beine fest. Dann kommst du nicht vorwärts. Als Jack am Rand der Eisscheibe anlangt, klopft er vorsichtig auf das Eis. Es klingt hohl und scheint auch nicht sehr dick zu sein. Mit der linken Hand greift er zum Gürtel und zieht sein Messer hervor. Dann schlägt er mit dem Knauf aufs Eis. Es splittert oberflächlich etwas ab, bricht aber nicht. Jack schlägt fester, wieder und wieder. Risse bilden sich und endlich reißt die Scheibe und bricht hinunter. Daraufhin robbt Jack noch etwas vor und schiebt seinen Kopf über den Rand. Gute 2 Meter unter ihm liegt die Flasche auf einer Luke, die rundum mit blauem Licht beleuchtet ist. In der Mitte prangt unübersehbar das bekannte achteckige Symbol mit dem Wal. Kapitel 14. Nach ihrem Fund begaben sich die 2 zurück zum Schiff. Sie benötigten eine Mütze Schlaf und hatten Hunger. Wieder erwacht versorgten sie sich mit Proviantwerkzeug und Seilen und begaben sich erneut zur Luke. Das Loch hatte sich vergrößert. Andreas befestigte Seile zwischen den Rippen, dann ließen sie sich zur Luke hinunter, neben der sie nun bequem stehen konnten. Zunächst ließ sich kein Öffnungsmechanismus erkennen, doch nach wenigen Minuten fand Jack heraus, dass sich das Walsymbol hochklappen ließ. Darunter befand sich ein Rad, ähnlich dem auf U-Boot-Luken. Es ließ sich leicht drehen und als es am Anschlag war, sprang die Luke etwas auf. Sie ließ sich leicht anheben und gab, hochgeklappt, den Blick auf eine Leiter frei. Sie führte nach unten und ein Ende war nicht zu sehen. Andreas und Jack schauten sich an. Jack entschied, zuerst zu gehen. Andreas blieb oben. Es müssen 10 Meter gewesen sein, als Jack am Fuße der Leiter ankam. Er drehte sich um und sah einen spärlich beleuchteten Gang. Am Ende eine Tür, ebenfalls mit Drehverschluss. Jack ging hin, legte sein Ohr daran. Sie war warm. Er hörte dasselbe Summen, sonst nichts. Darum ging er zurück zur Leiter und rief Andreas herunter. Als dieser unten war, öffneten sie die Tür. Es zischte. Muffige Luft schlug ihnen entgegen. An der Wand neben der Tür fand Jack einen Lichtschalter. Als er ihn drückte, flackerten Leuchtstoffröhren auf. Vor ihnen breitete sich eine felsige Höhle aus und eine dünne Schlammschicht bedeckte den Boden. Sie folgten dem natürlichen Gang weiter in die Höhle hinein und standen alsbald in einem saalartigen Raum aus kahlen, unbehauenen Felswänden. »Was immer hier war, ist es weg«, konstatiert Andreas. Wer weiß«, antwortet Jack. »Schau mal da links an der Wand, die schwarze Fläche.« Er geht die wenigen Meter hinüber und kommt vor einer gut 2,5 Meter hohen, wie poliert wirkenden schwarzen Kreisfläche an der Wand zum Stehen. Jack klopft an, es klingt nicht hohl. Dann streicht er darüber und sagt, glatt wie ein Kinderpopo. »Und wozu dient es?«, fragt Andreas. »Das gilt es herauszufinden.« Sie durchsuchen die Höhle, doch sie finden nichts. »Was ist, wenn wir die Kette brauchen?«, fragt Andreas. »Wenn ich sie rausziehe, geht hier das Licht aus«, antwortet Jack. Man weiß es erst, wenn man's probiert, sagt Andreas und macht sich auf den Weg zurück. Jack geht mit, um nicht im Dunkeln zu enden, bleibt aber am Fuß der Leiter stehen. Andreas entert auf, geht zum Kopf und zieht ein Drahtende aus dem Loch. Dann geht er zum Loch zurück. Und? Das Licht brennt noch, antwortet Jack. Ei. Nachdem Andreas alle Teile der Kette herausgezogen und eingesteckt hat, geht er zurück und klettert die Leiter hinunter. Es summt nicht mehr. Stimmt. Das Licht brennt allerdings noch und es macht keine Anstalten auszugehen und so stehen die zwei nach wenigen Minuten wieder in der großen Höhle vor der polierten Wand. Sie ist immer noch schwarz und dunkel. Auch gibt es nichts, in das man irgendetwas stecken könnte. Als Andreas die Schatulle hervorholt, nimmt Jack ein leichtes Vibrieren wahr. Komm mal näher. Hast du was gefunden? Fragt Andreas. Vielleicht. Und was? Fragt Andreas beim Nähertreten. Geh ein Stück zurück. Entscheid dich mal, was du willst. Wenn du näher kommst, vibriert die Wand. Vielleicht liegt es an der Schatulle. Tatsächlich scheint dem so. Aber wie sich herausstellt, ist es nicht die Schatulle oder deren Inhalt, sondern Andreas selbst. Nur gab es den Effekt nicht, als sie zuvor vor dieser Wand standen. Was hatte sich geändert? Es dauerte einen Moment, bis klar war, dass es an den Teilen der Kette lag, die Andreas in seinen Mantel gesteckt hatte. Weil Jack sie zerlegt hatte, steckte er sie wieder zusammen und als er die letzte Hülse in die entsprechende Hülse steckte, beginnt der blaue Stein zu leuchten und das Vibrieren nimmt an Stärke zu. Die Kette in der Hand nähert Jack sich langsam mit ausgestrecktem Arm der Wand. Als sie nur wenige Zentimeter entfernt ist, beginnt ein Teil der Fläche vor der Hand zu flimmern. Jack geht weiter, berührt die Wand und mit einem Sirren leuchtet die Fläche wabernd auf. Jack zieht erschreckt die Hand zurück und die Fläche wird schwarz. Soll ich mal? Fragt Andreas. Nein, ich hab's noch nicht erwartet, entgegnet Jack und versucht es erneut. Diesmal nähert er sich der wabernden Fläche und versucht, sie zu berühren, doch da ist nichts und seine Hand verschwindet samt Kette in der Wand. Langsam zieht er sie zurück. Vor, zurück. Wie fühlt sich das an? Fragt Andreas, der aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Man spürt nichts. Dann geh halt rein. Bist du irre? Soll ich's versuchen? Har, har, Gefahr! Pirat, ja? Nee, ich mach schon. Mit diesen Worten streift Jack sich die Kette über den Kopf, sodass sie vor seiner Brust hängt. Dann blickt er zu Andreas, der ihm ermunternd zunickt. Nun mach schon, ich krieg langsam Hunger. Okay. Jack dreht sich um, streckt die Hände aus und nähert sich erneut der Wand. Sie beginnt zu wabern, sobald er sie berührt. Langsam geht er weiter und weiter. Er lehnt sich zurück, seinen Bauch, seine Beine tauchen ein, dann fasst er sich ein Herz und macht einen großen Schritt. Das Wabern erlischt und die Wand ist schwarz. Sekunden dehnen sich zu Minuten. Jack? Jack? Andreas tritt zur Wand. Nichts. Jack? Lauschend legt er sein Ohr auf die polierte Fläche. Es ist nichts zu hören. Jack ist weg. Und mit diesem polierten Wandhänger endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 157 vom 28.09.2023. Am 1.10.2023 ist Transport- und Oldtimerfest in Engelskirchen. Noch sieht es so aus, als ob Frank und ich nebst unseren Holden live und in Farbe dort auflaufen werden. Inoffiziell inkognito und inklusive Aufnahmeequipment selbstverständlich. Unter Umständen möglicherweise vielleicht nutzen wir sogar den Pendelbus zum Oelchenshammer und schauen uns dort um. Sollten Angehörige unserer Hörerschaft zufällig und unerwartet ebenfalls vor Ort sein, meldet euch gern via Messenger. Bis dahin danke ich fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Oder uns. Oder dem Podcast. Oder Nora. Den beiden Piraten. Vielleicht dem namenlosen Schiff. Wie auch immer. Outro. Jetzt.